Allerdings waren die bisherigen CO2-Zertifikate ein Vehikel zum Umsatzsteuerbetrug. Zudem haben die ständigen politischen Eingriffe in die Energiewirtschaft, zum Beispiel durch aktive Förderung der Windräder und politisch erzwungene planwirtschaftliche Stilllegung von Kohlekraftwerken, dazu geführt, dass insbesondere in Deutschland die Nachfrage nach CO2-Zertifikaten stark gesunken ist. So stark, dass sich die Nachbarländer billig damit vollsaugen und so ihren CO2-Ausstoß problemlos erhöhen konnten. Hier zeigt sich, dass man nicht beides haben kann. Eine marktwirtschaftliche Lösung durch Schaffung von neuen Eigentumsrechten und eine planwirtschaftlich-interventionistische Politik linksgrüner Art. Die staatliche Intervention führt dann zu Marktverzerrungen, die dem ursprünglichen Ziel der Verminderung tatsächlicher oder vermeintlicher Klimagase diametral entgegenwirken. Dann kann man es gleich ganz lassen. Diese unlogische Kombination von sich gegenseitig aufhebenden Maßnahmen in Verbindung mit der davon induzierten Ressourcenverschwendung von 100 Milliarden Euro pro Jahr hat der deutschen Energiepolitik zu Recht die Bezeichnung dümmste Energiepolitik auf dem Planeten eingetragen. Und nein, das ist kein Marktversagen, es ist Staatsversagen. Im Übrigen könnte man an dieser Stelle ja eigentlich auch einfach mal die Grundsatzfrage stellen. Im 19. und 20. Jahrhundert stand die Menschheit vor der Aufgabe, ein gewaltiges Menschheitsproblem zu lösen. Die Versorgung der Menschen mit Gütern und die Überwindung der Armut. Zwei Systeme standen zur Wahl. Die freiheitliche Ordnung mit der Marktwirtschaft auf der einen Seite und die planwirtschaftliche Diktatur des Sozialismus auf der anderen Seite. Dieser Wettbewerb hat einen eindeutigen Sieger hervorgebracht. Die Marktwirtschaft. Der Sozialismus ist auf ganzer Linie gescheitert. Und das übrigens nicht nur bei der Versorgung der Menschen mit Gütern, sondern auch beim Thema Umweltschutz. Tschernobyl und der berüchtigte Silbersee in Bitterfeld, ein Endlager für hochtoxische chemische Abfälle unter freiem Himmel, waren nur zwei der bekanntesten Beispiele für das ökologische Desaster der planwirtschaftlichen Zwangsordnung. Jetzt stehen wir vor einer neuen Menschheitsaufgabe, eine industrielle Zivilisation so zu betreiben, dass sie nachhaltig mit der Umwelt und den verfügbaren natürlichen Ressourcen im Einklang steht. Und ausgerechnet das gescheiterte Modell des letzten Wettlaufs soll uns hier zum Erfolg verhelfen? Das ist nicht logisch. Legende Nummer 8. Die Marktwirtschaft übt Konsumterror aus. Zu den wohl absurdesten Vorwürfen, die von den Sozialisten wie auch von den Protagonisten des semisozialistischen Keynesianismus gegen die Marktwirtschaft erhoben werden, gehört die Behauptung, dass sie Konsumterror ausübe. Und die Menschen zu Sinn und haltlosem Konsum animiere, ja geradezu zwinge. Der Konsument werde manipuliert, subtil zum Konsum verführt, in Abhängigkeiten gebracht und so ausgebeutet. Als Beispiele hierfür dienen in aller Regelmäßigkeit Produkte mit Suchtpotenzial, wie Alkohol, Zigaretten, Zucker oder Videospiele. Warum die Linken gleichzeitig für die Legalisierung harter Drogen eintreten, wenn sie doch schon mit weichen Drogen so ein großes Problem haben, wird wohl auf ewig ihr Geheimnis bleiben. Vielleicht erklärt es sich auch einfach aus ihrem Wunsch, die bürgerliche Gesellschaft zu zerstören, wofür ihnen jedes Mittel recht ist.